holla di o di ri, di ri a holla di o. Da hom die Burm ein Zackri schneit, holla di o di ri, di ri a o. Da gibt's Gamsen zum da jagen, saubre Dirndln zum da fragen. Zillertal, du bist mein Freit, holla di o di ri. Im Zillertal, da hat's mir gefallen, holla di o di ri, di ri a holla di o. Bei der Sendrin auf der Rhein, holla di o di ri, di ri a o. Burmen lastig song, holt ihr Mädeln hom, geht's ins Zillertal, kriegt es nach der Wall. Im Zillertal, da hat's mir gefallen, holla di o di ri, di ri a ho. Zillertal, du bist mein Leben, holla di o di ri, di ri a holla di o. Da ring die Berg so schiedenen, holla di o di ri. Gibt's Gamsen zum der Jagen, saubre Dirndln zum der Fragen. Zillertal, du bist mein Leben, holla di o di.